Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Am 25.01.2013 war der zweite Jahrestag des Tahrirplatzes, an welchem es erneut zu heftigen Protesten kam. Die sozialen Kämpfe und der Unmut über die Regierung in Ägypten hielten an. Immer wieder war von Repressionen gegen anarchistische und linke Strömungen zu hören, während Präsident Mohamed Morsi seine Machtstrukturen festigte. Am 30.01.2013 besuchte Präsident Mohamed Morsi Berlin. Dabei gab es mehrere Kundgebungen, unter anderem vor der ägyptischen Botschaft. Am 3. Juli 2013 wurde Mohamed Morsi und seine von der Muslimbruderschaft gestützte Regierung vom ägyptischen Militär unter Leitung des Militärchefs Abdel al-Fat al-Sisi abgesetzt. Begründet wurde der Umsturz mit der zunehmenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung aufgrund politischer und ökonomischer Missstände. Ob es sich dabei um einen Putsch handelt, ist umstritten. Wir wollen in dieser Sendung probieren zu beleuchten, was in Ägypten passierte und wie sich die Situation nach dem Sturz von Hosni Mubarak geändert hat. In einem Bericht der United States Agency for International Development von 1993 wird vor den sich verschlechternden sozialen Zuständen in Ägypten gewarnt. Obwohl sich Indikatoren wie Lebenserwartung und Kindersterblichkeit verbessert haben, stiegen Arbeitslosigkeit, Armut und die Kluft zwischen Mindest- und Maximaleinkommen. Bereits 1998 kam es in Ägypten zu Arbeiterstreiks in rund 70 großen Fabriken mit bis zu 5 Streiks und Sit-ins die Woche. Diese gingen Hand in Hand mit den Bauernprotesten, welche sich gegen das neue Bodenrecht richteten und meist gewalttätig niedergeschlagen wurden. Weitere Gründe für die Proteste waren die Reformpolitik, welche höhere Bußgelder und drastische Kürzungen von Beihilfen und Vergünstigungen bewirkte, sowie Kürzungen von Subventionen für Grundnahrungsmittel, Treibstoff, Strom und öffentliche Verkehrsmittel und ein neues Bodenrecht, welches den Pachtbauern die Kontrolle über ihr Land entzog. Im Jahr 2000 kam es zu lautstarken Protesten in den Stadtteilen Menchiyat und Esbat Hayyana in Kairo, welche von Straßenhändlern organisiert wurden. Das Zitat eines Straßenhändlers aus Kairo in Bezug auf Mobilisierung zeigt, wie kompliziert es ist, in Ägypten Widerstand zu organisieren. Wenn ich meinem benachbarten Straßenverkäufer sage, wir sollten uns treffen und etwas gemeinsam tun, würde man das Mobilisierung nennen und ich könnte dafür verhaftet werden. Unter dem Mubarak-Regime kam es immer wieder zu Protesten, jedoch gegen Mubarak selbst wurde erst spät direkt protestiert. Zu einem der ersten Proteste zählt die Demonstration mit 300 Menschen am 12.12.2004 gegen Mubarak, zu dem die Kifaya aufrief, eine ägyptische Graswurzelbewegung, die sich 1938 gründete. Unter dem Motto »Es ist genug« forderten sie Direktwahlen für das Präsidentenamt. Auch die Arbeiterbewegung, welche eine wichtige Rolle in den sozialen Protesten einnahm, legte in der Vergangenheit immer wieder ihre Arbeit nieder, obwohl sich die Gewerkschaften seit 1950 komplett unter der Kontrolle von Vertretern des Regimes befand. Durch massive Repressionen wurden die Menschen immer wieder eingeschüchtert. Die Proteste wurden oft brutal niedergeschlagen. Ein passiver Widerstand wurde geleistet, wie man an dem Beispiel der Landflucht zeigen kann. So entstanden im Raum Kairo 111 Siedlungen mit über 6 Millionen Menschen, welche Ackerfläche parzellierten und Behausung bauten. Insgesamt wurden 344 Quadratkilometer Land besetzt oder illegal bebaut. Doch der steigende Unmut der Bevölkerung und die Forderung nach Wandel, Freiheit und sozialer Gerechtigkeit ersteigten vor allem durch folgende Ereignisse. Der Beschluss der Regierung, die IWF-Vorgaben anzunehmen. Dies bedeutete, die Märkte zu öffnen und die Privatisierung voranzutreiben, die zunehmende Korruption von Beamten und die undemokratischen Gewerkschaftswahlen, zu denen über 20.000 ArbeiterInnen nicht als Kandidaten zugelassen wurden. So begann eine beispiellose Streikwelle nach dem erfolgreichen Textilarbeiterstreik in Machalla vom 6. April 2006. Im März 2008 beschlossen der Ingenieur Ahmed Maher und die Personalsacharbeiterin Isra Abdel Fattah einen Streik in der Spinnerei und Weberei Misrir, eine der größten Industrieanlagen, via Facebook zu unterstützen. Der Aufruf mobilisierte über 70.000 Menschen, was am 6. April 2008 zu dem ersten Generalstreik des Landes beitrug. Durch diese Ereignisse sowie dem Tod des Bloggers Khaled Said, welcher zu Tode gefoltert wurde, gründete sich die Bewegung des 6. April, welche eine wichtige Rolle im ägyptischen Frühling einnahm, vor allem durch die Politisierung vieler junger Menschen und ihren breiten Mobilisierungsmöglichkeiten. Sie wurde 2011 für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen, vor allem wegen ihrer Forderung nach einer grundlegenden Wandlung hin zu einer Demokratie, der Aufhebung der Notstandsgesetze, der Forderung nach einer freien Verfassung und ihrem Einsatz für eine Koalition aller oppositionellen Kräfte, wobei sie sich auch offen für die Zusammenarbeit mit der Muslimbruderschaft zeigte. Mitte 2000 gründeten sich weitere politische Organisationen, wie beispielsweise dem Committee of Solidarity with the People of Palestine and Iraq, Vereine wie Al-Andalus, dem Institute of Tolerance, welches sich für die Entwicklung der kulturellen Toleranz, Bildung und Armutsbekämpfung einsetzen. Weitere Ursachen für die anhaltenden Proteste sind unter anderem ein Bevölkerungswachstum von 50 auf 85 Millionen Menschen innerhalb der letzten 25 Jahre übt enormen Druck auf den Arbeitsmarkt und die regionale Lebensmittelproduktion aus und trug wesentlich zu hoher Arbeitslosigkeit, insbesondere in der jüngeren Bevölkerung, und einer wachsenden Armut bei. Weit steigende Nahrungsmittel- und Energiepreise verschärfen die Situation, da sie zunehmend die wirtschaftlichen Möglichkeiten von nennenswerten Teilen der Bevölkerung überschreiten. Als sich 2008 die Nahrungsmittelpreise explosionsartig verteuerten, wuchs der Unmut der Menschen über das autoritäre Regime mit seinem ausgeprägten Sicherheitsapparat, den fehlenden Mitsprachemöglichkeiten der Bürger, der Korruption im Staat sowie der Wirtschaft und der Verwaltung. Die OECD mahnte im November 2010, gegen die Korruption vorzugehen. Die Inflationsrate lag zuletzt bei 11%. Zwar hatte Mubarak Wirtschaftsreformen angestoßen, doch profitierte davon nur die Wirtschaftselite, die vermehrt Einfluss gewann und sich gegen die Präsidentenfamilie stellte. Mit der Aussicht auf die Präsidentenwahlen und den erfolgreichen Stürzen der Regime in den umliegenden Ländern, insbesondere Tunesien, wuchs der Mut, die Wut und die Bereitschaft der Bevölkerung. Das Streben nach dem Sturz von Mubarak wurde durch die Diskussion über die Probleme, welche intensiver wurden, gefestigt. Mitte 2010 wurde begonnen mit einer landesweiten Mobilisierung zu einem Tag der Wut. أنا إله اليوم فاركع تحت أقدامي واعتلي منصة الشهيد عفوا منصة الشهود أنت معتال بجرمي خرق الحدود أنت تفكر يجب أن تنفذ فقط أنت يا الشعب جرثومة حكمي عليك فقط فانتظر خطابي القادم قادم سأقول فيه الشعب الشعب والحزب حاكم وأنا القائد لكل الكون أنا العظيم فاعبدوني Konkrete Beispiele für die Umsetzung, die Organisation und die Mobilisierung zu diesem Tag sind die Kifaya-Bewegung, die Jugendbewegung des 6. April und die Gruppe We Are All Khaled Said. Dabei wurden die ersten Proteste hauptsächlich durch das Internet, mittels Facebook und Kommunikation via E-Mail sowie SMS organisiert. Auch die Netzwerke Telecomix und Anonymous unterstützen die ägyptischen sowie davor die tunesischen Proteste durch den Aufbau sicherer Datenverbindungen sowie Skillsharing im Umgang mit dem Internet. Der globale Austausch auf persönlicher Ebene via Blogs, Facebook, Twitter, Skype und Voice over IP ist auch nicht zu unterschätzen, wie man an den Solidaritätsbekundungen mit der Occupy-Bewegung, aber auch an etwas handfesteren Solidaritätsbekundungen sehen kann, wie zum Beispiel vom amerikanischen CrimeThink-Kollektiv oder der Föderation Anarchist. Neben der Unzufriedenheit mit dem System wird auch darüber diskutiert, inwiefern moderne Kommunikationstechnologien, Mobiltelefone, Internet, aber auch der Empfang von Satellitenfernsehen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Empfang von Al Jazeera, die Proteste förderten. In Ägypten haben rund 17 Millionen Menschen, das sind rund 20% der Bevölkerung, einen Internetzugang. Mobiltelefone sind hingegen auch in den ärmeren Bevölkerungsschichten weiter verbreitet. Im Internet könnte durch Blogs und Plattformen, wie zum Beispiel Twitter, eine Informationsstruktur abseits des Mainstreams ermöglicht werden, weswegen ein Konsens darüber besteht, dass es die Proteste gefördert habe. Allerdings wird diese Rolle von BeobachterInnen als eher unterstützend und nicht fundamental ändernd eingeschätzt, auch nach Abschaltung des Internets beispielsweise gingen die Proteste unvermindert weiter. Und es wird darauf verwiesen, dass das Internet neben der Verbreitung von alternativen Informationen auch zur getarnten Verbreitung von PR durch das Regime geeignet ist. Am 25. Januar 2011 begannen in den großen Städten Ägyptens die Demonstration, die am Freitag, dem 28. Januar, bezeichnet als Tag des Zorns, einen ersten Höhepunkt erlebten. Die Demonstrantinnen wendeten sich gegen das von Oktober 1981 bis Februar 2011 bestehende Regime des damals noch amtierenden ägyptischen Präsidenten Mohammed Hosni Mubarak, dem Korruption und Amtsmissbrauch vorgeworfen wurden. Am 29. Januar 2011 berief Mubarak mit Omar Suleiman einen Vizepräsidenten, dem er einen Teil seiner Macht übertrug. Dennoch wurde Mubarak am 11. Februar zum Rücktritt gezwungen. Später ermittelte eine Richterkommission, dass bis zu diesem Zeitpunkt 846 Menschen gewaltsam zu Tode kamen. Während dieser Tage wurden die Demonstrationen von weltweiten Medienberichten begleitet. Der Tahrirplatz in Kairo rückte in das Zentrum der internationalen Berichterstattung und der Aufstand der Demonstranten war geprägt von Forderungen nach politischen Reformen, Pluralität und Meinungsfreiheit. Außerdem wurden Grundrechte und demokratische Wahlen eingefordert. Im Lauf der Proteste beteiligten sich zunehmend weitere gesellschaftliche Schichten, denen Linke, Bürgerliche, Säkulare, Christen und auch Muslime angehörten. Die Muslimbruderschaft stand den Protesten passiv gegenüber und hatte keine Führungsrolle inne. Mehrere junge Mitglieder der Muslimbrüder unterstützten hingegen die Proteste und nahmen dabei von einigen bisher fundamentalistischen Positionen Abstand. Tausende Ägypter riefen, Mubarak, hau ab! Und Hosni, es reicht, geh nach Saudi-Arabien! Skandierte die Menge und dann immer wieder, Allah ist groß! Eine schwangere junge Frau mit Kopftuch kniet betend auf dem Rasen. Andere schwenken ägyptische Fahnen, den Mund gegen das Tränengas mit einem weißen Schutz bedeckt. Noch nie in der jüngeren Geschichte Ägyptens sind in Kairo so viele Menschen gegen das Regime von Präsident Hosni Mubarak auf die Straße gegangen und haben sich getraut, ihrem Ärger Luft zu machen. Für viele war es die erste Demonstration ihres Lebens überhaupt, wie für den Computerfachmann Ahmed Hamed. Zweimal sei er in den vergangenen Jahren eingesperrt worden, berichtet er, während die Menge um ihn herum »Freiheit, Freiheit« skandiert. Das letzte Mal holten Geheimpolizisten ihn um 2 Uhr früh aus dem Bett, schlugen seine komplette Wohnungseinrichtung kurz und klein. Nach 4 Wochen Gefängnis ließen sie ihn wieder laufen, ohne Anklage, ohne Erklärung. »Wir haben alle die Nase voll von diesem Regime«, sagt der 44-Jährige. 30 Jahre geht das jetzt schon so, keine Wahlen, keine Freiheit und kein Respekt vor uns Bürgern.« Zehntausende Uniformierte waren in Kairo, aber auch in Alexandria, in den Deltastädten Mansoura und Tanta sowie in Assiut und Assuan in Oberägypten gegen die Regimekritiker im Einsatz. In der Hauptstadt setzte die Polizei zunächst Tränengas und Schlagstöcke ein, zog sich aber angesichts der Übermacht der Masse bald zurück. »Wir sind keine Feiglinge, wir haben keine Angst mehr«, riefen die überwiegend jungen Leute. Viele Töchter waren auch mit ihren Müttern gekommen, Söhne mit ihren Vätern, ja ganze Familien. Der wegen seiner Härte berüchtigte Innenminister Habib al-Adli sagte in einem Interview mit der staatsnahen Tageszeitung Al-Aram, dass die Initiatoren sich offenbar nicht bewusst wären, dass ihre Aktionen keinerlei Wirkung haben würden, und drohte mit einem harten Vorgehen der Polizei. Zuvor hatte Außenminister Ahmed Aboul Gheit einen Vergleich seines Landes mit Tunesien als baren Unsinn und Fantasterei vom Tisch gewischt. Auch wenn sich in Ägypten in den letzten Tagen mehrere Menschen aus Protest gegen ihre miserablen Lebensumstände öffentlich anzündeten. Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt. Polizei und Staatssicherheit dürfen jede Bürgerin, jeden Bürger willkürlich verhaften und beliebig lange festhalten. Folter bei Verhören ist an der Tagesordnung. Mehr als 10.000 politische Gefangene sitzen nach Angaben von MenschenrechtlerInnen hinter Gittern. Dies hier ist nur der Anfang. Jetzt wird das Volk nicht mehr zu stoppen sein, ruft der junge Apotheker Hissan Saleh. Endlich haben die Ägypter die Barriere der Angst durchbrochen, freut sich der 24-Jährige, während Tränengasgranaten durch die Luft zischen. Wir werden es schaffen. Wir gehen hier nicht mehr weg, bis Mubarak gestürzt ist. غادي تسرح مع الطغيان يا ذيب وتفعل ما تريد وتشتهي يا ابوي وغادي تسرح مع التنيان يا ذيب وتفعل ما تريد وتشتهي كأني أول مرة بشوفها مكسورة وحزينة ضايعة كانت علقت إيدي بالمقعد ما بدي تفلت مني خليني ثابت دماغي شعره بيرتجل أطراف أعصابي تلفت عم ارتجف حاولت أرجع ركز خليني هدي حاسس أعضاء جسمي عملت عصيان بدني ضدي ركبني صخطي مثل الشيطان وجوه الناس خلتني اتمالك نفسي الحلوة نفسها مقطوع رح جرب بوسة عتم الموت حكاية صغيرة ما بتوسع إلا بتمنع العتم لف سيجارة قلق ليدخنا ولد مستني رجعة أهله عم بيوقع ورق تعني إجا المسا دم بعروقي سكران رصاص على اليمين صوات عالم شمال بتذكر صوت الجارة عم تبكي وتصرخ عولادها عم بتسكر أبوابها لأن الحرب على البواب اسمع ما عم أحكي لك قصة حتى أفكارك سليلك عم أحكي واقع بلكي ضميرك صحيلك طلعت من مساحة الموت مخطوف وشي بذكر عرفت وين خبي خبيت وشي عندهم لو فيني بوسهم بين عيونهم أكتب سطري آل سعود قبلي قديمة هلا حمص القبلة صلي 400 يوم ويوم نبت من ضفير درع شوك منعني من النوم من الشحيم دوقني الجرعة عصر السرعة دم أسرع من الدمعة والفزعة أبطأ من ديناصور عم يرعى عم بلعب على الكلام بركي بيرجع للمنام بركي بروح على الحكيم بيقلي صحتك تمام أصابعي خمسة ثالثهم للحاكم باسم الدين رذائلي ألف أقذرها في هجاء الصامتين عم فتش على الحياة بأرض القربان الرخيص عم نبش على أرض بتساع العرض النفيس بدي أرفع سقف السما صار ضيق الأنفاس والجنة من غير إحساس مع الآخر ما بتنداس كسور الكاس بعصابي بدي غزي الاستفزاز أزرع حمص بعيني مش صورة لبزاز عالتلفاز صوت واضح مش مجاز الحق ساطع فالغموض مش مجاز لك البيت كله هر مش قصة تركيب إزاز إلى الأمام كله فر وأنا عم عمر بالأساس من وحول شمال النهر حقي شع كالألماس حكي شق كله خطوط التماس حجار ناس بعرف أشباح الطواحين سؤال سيد درويش بس عم يزرعوا الشعر ليش تما ازرع ريش من حمص لبيروت سيد درويش والراس تحية للشباب تحية للخوالي تحية للايام الخوالي Hier nun eine Zusammenfassung der 18-tägigen Revolution. 25. Januar 2011. Beginn der Massenproteste. Über 30.000 Polizisten und Militärs gehen brutal gegen DemonstrantInnen vor. 27. Januar. Ägypten wird nahezu komplett vom Internet getrennt. Dabei werden Skype- und Voice-over-IP-Dienste als erstes abgeschaltet. 28. Januar. Der erste Höhepunkt der Revolution wird als Tag des Zorns bezeichnet. Es sind bisher die heftigsten Proteste mit über 100 Toten und über 1000 Verletzten. 29. Januar. Die Polizei, insbesondere die brutalen Dienste State Security und Central Security, sind nicht mehr auf der Straße zu sehen. 30. Januar. Erneute Proteste am Tahrirplatz. Gleichzeitig werden erstmalig Panzer und Helikopter eingesetzt. 31. Januar. Der Tahrirplatz wird für die Bevölkerung zur Sperrzone erklärt. 1. Februar. Es findet der Millionen-Menschen-Marsch statt. Die Polizei ist wieder im Einsatz und es gibt Festnahmen durch das Militär. 2. Februar. Der Internetzugang ist wieder möglich, aber soziale Netzwerke bleiben immer noch gesperrt. 4. Februar. Der Tag des Abschieds. Das Ultimatum für Mubaraks Rücktritt sollte heute auslaufen. Die Demonstrationen bleiben weitgehend friedlich. Christen und Muslime beten gemeinsam an diesem Tag. 7. Februar. Es kommt erneut zu massiven Behinderungen der Presse. Gleichzeitig erhöht die Regierung die Beamtengehälter um 15%. 10. Februar. Die Armee beschließt, sich auf die Seite der Bevölkerung zu stellen. Mubarak gibt einen Teil seiner Aufgaben an Omar Suleiman ab, will die Verfassung überarbeiten, freie Wahlen abhalten und den Ausnahmezustand aufheben. Am 11. Februar tritt Mubarak endlich zurück. Die Regierung wurde von dem obersten Rat der Streitkräfte übernommen. Wie es nun weitergehen könnte, war ungewiss. Es gab verschiedenste Ideen, Strömungen und Machtinteressen in der Bevölkerung. Neue Kontakte wurden geknüpft und neue Ideen ausgearbeitet. Auch für viele Individualanarchistinnen waren die Tage der Revolution ein wichtiges Ereignis, um sich zu organisieren und kennenzulernen und gemeinsame Bewegungen zu gründen. Wir konnten mit einem Aktivisten der LSM ein längeres Gespräch führen und haben es für euch zusammengefasst und ins Deutsche übersetzt sowie nachgesprochen. Diese Zusammenfassung wurde von der Gruppe noch einmal gegengelesen und zur Veröffentlichung in dieser Form freigegeben. An dieser Stelle nun der Auszug aus unserem Gespräch. Vielleicht kannst du uns ein bisschen über die LSM erzählen und was die LSM denn ist. Die LSM hat sich am 23.05.2011 nach der Revolution gegründet. Sie ist eine anarcho-syndikalistische Bewegung. Wir sind gegen den Kapitalismus. Dabei beziehen wir uns sowohl auf den privaten als auch auf den staatlichen Kapitalismus. Wir sind gegen Zentralisation, gegen Bürokratie und natürlich auch gegen Faschismus, gegen die uns jetzt regierenden Faschisten. Wir wollen eine soziale Gesellschaft ohne Klassen, eine befreite Gesellschaft ohne Behörden und Kapitalismus. Wir wollen eine direkte Demokratie, selbstorganisierte Gemeinden und Selbstorganisationen für die Fabrikarbeiter. Dies sind die Ziele des Libertarian Socialist Movement. Ist die LSM momentan auch am Tahrirplatz zu finden? Die meisten von uns kommen nicht aus Kairo, daher sind wir jetzt nicht direkt am Tahrirplatz. Allerdings betreiben wir viel Networking unter den Menschen generell. Denkst du, dass eure Ideen vereinbar sind mit dem religiösen Denken in der Gesellschaft? Und denkst du, dass die Ideen auch auf Ablehnung stoßen, da die Leute denken, die Ideen kämen aus dem sogenannten Westen? Sicher sind unsere Ideen nicht zu vereinbaren mit dem religiösen Denken in der Gesellschaft. Es sind und bleiben revolutionäre Ideen. Und sicher besteht das Denken, dass die Ideen westlicher Natur sind. Vielleicht kannst du uns ein wenig über die, sagen wir, Evolution des anarchistischen Denkens in Ägypten erzählen. Das anarchistische Denken ist eigentlich erst seit der Revolution in den Köpfen der Menschen. Wir, die sogenannten Individualanarchisten, haben uns am Tahrirplatz kennengelernt und beschlossen, eine anarchistische Bewegung zu starten. Also gründeten wir die LSM. Ich denke, das ist schon alles. Denkst du, dass es einen großen Einfluss auf die Ideen gab von den Anarchisten, welche Anfang des 20. Jahrhunderts aus Italien und Griechenland nach Ägypten kamen? Auf jeden Fall wurden wir davon inspiriert. Zum Beispiel von den Ideen Malatestas. Von was wurdest du in deinen anarchistischen Ideen beeinflusst? Die Ideen kommen aus Europa, besonders der Spanische Bürgerkrieg, die Pariser Kommune und die russische Revolution der Black Army haben mich bzw. uns beeinflusst. Wir haben auch viel Bakunin, Grobtin, Emma Goldman, Malatesta und so weiter gelesen. Aber die Ideen waren auch schon hier. Das eigentliche Wichtige war, die Menschen und uns selbst zu organisieren und eine Bewegung zu schaffen aus Arbeitern und anderen Gesellschaftsschichten. Es gab in der Vergangenheit eine Vielzahl an Streiks und Arbeiterkollektiven in Ägypten. Konntet ihr die Erfahrungen der Vergangenheit nutzen? Auf jeden Fall. Die Arbeiterbewegung aus Mahalla von 2008 und wie sie sich organisierten hat uns sehr inspiriert. Auch wie sie auf die Straße gingen und gegen Mubarak demonstrierten. Wir werden euch nachher noch mehr von unserem Gespräch mit der LSM offenlegen. Nun wollen wir aber noch einen Blick auf die Ereignisse nach der Revolution werfen. Nach dem Rücktritt von Mubarak übernahm das Militär die Kontrolle. Es wurde für Mubarak ein Ausreiseverbot eingeführt. Und erste Vorschläge zur Veränderung der Verfassung werden vorgelegt. Die Demonstrationen halten weiter an. Anfang März wird der Million Women March organisiert, für die Rechte der Frauen. Die Frauen mussten sich bei Verhaftungen einen Jungfräulichkeitstest durch einen Arzt unterziehen. Und auch schon vor und während der Revolution wurden sie auf unterschiedlichste Weise unterdrückt, gedemütigt und schikaniert. Am 9. März wird das Camp am Tahrirplatz brutal geräumt. Während der Militärrat die angebliche Normalisierung des Landes vorantreiben will, veröffentlicht er eine Übergangsverfassung, die sich hauptsächlich auf die Scharia stützt. Die Auswertung der Revolution zeigt, wie brutal das Regime gehandelt hat. Das Gesundheitsamt spricht von über 800 Toten und 6.400 verletzten Personen. Der Militärrat erhält die Notstandsgesetze aufrecht und führt Prozesse gegen die alten Regimeführer. Verschiedene politische Strömungen probieren ihre Position zu stärken, so zum Beispiel gründen einige hundert Oppositionelle erneut ein Camp am Tahrirplatz und Salafisten gehen auf die Straße für einen Gottesstaat. Das Camp wird einen Monat später erneut geräumt, bevor der Prozess gegen Mubarak beginnt. Im September wird bekannt, dass der Militärrat über 12.000 Prozesse vor dem Militärgericht gegen Zivilisten führt. Kurz vor den Wahlen gründeten sich mehrere neue Gruppen und Gewerkschaften, um politische Ideen zu etablieren und aktiv an der Politik in Ägypten teilzuhaben. Der Schura-Rat gab bekannt, dass alle Kandidaten bis zum 12.10. feststehen mussten und das Wahlbündnis arbeitete Richtlinien für die Wahlen aus, welche heftige Proteste in unterschiedlichen Lagern auslösten. So kommt es schon im Vorfeld der Bekanntgabe zu Streiks und gewerkschaftlichen Aktivitäten. Als am 1.11. die Richtlinien für die verfassungsgebende Versammlung veröffentlicht werden, kommt es zu weiteren Großdemonstrationen, wie zum Beispiel am 18.11., wo bis zu 100.000 Menschen gegen die Richtlinien demonstrierten, von Salafisten bis hin zur linken Gruppierung. Am 19.11. wird der Tahrirplatz wieder besetzt. Dabei kommt es in den folgenden Wochen immer wieder zu Toten und unzähligen Verletzten. Auch der 30-köpfige Zivilbeirat legt seine Arbeit aus Protest am 16.12. nieder. Am 20.01.2012 wird das amtliche Endergebnis der Parlamentswahlen bekannt. Es zeigt, dass die Islamische Freiheits- und Gerechtigkeitspartei auf 45,7% kommt. Die Salafistische Partei des Lichts erreicht nur 24,6%. Am 25.01. folgt die Aufhebung der Notstandsgesetze und die Entlassung von über 1500 Gefangenen. In den folgenden Monaten werden die Schura-Wahlen und die Präsidentenwahlen eingeleitet. Die Proteste gegen den Militärrat halten an und das öffentliche Fernsehen wird angegriffen, da es die Interessen des Militärrats vertritt. Am Jahrestag des Tahrirplatz werden die Forderungen der Demonstranten erneut deutlich gemacht. Zentrale Forderungen der anhaltenden Demonstrationen sind: für die Rechte und die Verbesserung der Situation der Arbeiter einzutreten, für die Rechte der Kunst einzutreten, für die Rechte und die Erinnerung an die Gefallenen der Revolution und ihre Angehörigen einzutreten, sowie für die Rechte für die Verteidigung der Revolution einzutreten bzw. die Abschaffung der Militärregierung, wie am 25.01. erneut deutlich wird durch Transparente mit der Aufschrift „Nieder mit der Militärherrschaft“. لما امسك القلم واكتب عن الشام ايدي بترتجف لما يقرب الوجع من العظام سهل تنجرف لما كنت طفل وكان حاكمنا غازي كنعان علمني بي يفرق بين النظام والانسان لما الحريري مات السيارات المفيمات زيتا اللي عطش فيت لبشار كانت تصرف بنزيناتا صار 14 اذار محور حياتا وضلت تقبض مصرياتا لو حكمون السنيورة كانوا انفلجوا السورية ولما قاموا عبشار قاموا كرمال الحرية والعم سام آخر همه أحلامنا كرمال عيون السود لدولارات آل السعود بكرة بيلبس عمامة واللي بعده بيعمل إمامنا الثورة خلعت بواب الحرية ورح يتسلل من هالباب يهود وإخوانجية طيخة يطولوا لبشار جلباب الضحية وعباية مطرزة بخيوط من لون قطبان المزي عظهرة مكتوب بالدم أنا إله العلمانية بالمختصر حكيم النظر معه مط بصر بيشوف البعيد أحسن من القريب غريب أسد بياكل جزر مستعد يتفاوض مع صهيوني بس الشارع السوري شايفه مندس ومريب كيلو الممانعة بألفين لأنه الحكي ببلاش دعم المقاومة بلبنان تجارة بحقوق الناس معلاش فلسطين فلسطين حق الشعب والشعب حق الكرامة الكرامة بيحميها الحاكم والحاكم بقصره نايم نايم عجثث في الشعب والشعب بده فلسطين فلسطين بدها الأحرار والأحرار اختاروا الثورة عن النظام اختاروا يضوع الظلام الاستقرار بالموت موت باستمرار رفع الصوت مش بحاجة للجزيرة الصورة واضحة من بيروت يما مويل الهوى يما مويلية ضرب الخناجر ولا حكم الخسيس فيها اسأل عروبتك أنت من تناصر هي مش عبد الناصر هو اسأل كيف على كرسي الحكم هوى كيف هني واليهود دفنوا الجولان سوا جحيم كلام صار الإعلام صاروا الآراء قد المرة عجسر سليم اسلام ما بيعيش غير الأحلام مجلس الأمن جاي زمن يدفع الثمن العقول الحالمة مدركي إنه العفن بالنظام العالمي أمريكا علاقة بتعيش على المي القاسمة من كل جسم حي بتلزق تتمص الدم للأمانات خائنة بتعد عنا يا ابن العم رأس المال لك الثورة سم وميت الدعم الأمريكان الوحيد اخده من العنيد بوول ستريت كونوا طوفان وسمع صوتك للكون كون نبض انقلاب على موسى وعفرعون وجهين لعملة وحدة هن الجرذ والطاعون نحن الجذر والباقون مثل الزعتر والزيتون أرضي وحدة من الجليل لقاسيون أمة الظلم وحدة ديكتاتور وبن صهيون. Am 1. Februar eskaliert die Lage in einem Fußballstadion in Port Said. Die Ultras der Fußballclubs Al-Mashir und Al-Ali, welche auch während der Revolution und in den folgenden Protesten sehr aktiv waren, stoßen aufeinander. Es kommt zu 74 Toten und über 1000 Verletzten. Die Ultras von Al-Ali haben während der Revolution geholfen, den Tahrirplatz und die Demonstrantinnen zu schützen. Infolge der Prozesse und der Urteile zu diesem dunklen Tag kam es immer wieder zu heftigen Ausschreitungen. Es gibt Vermutungen, dass die Sicherheitskräfte die Gewalt an diesem Tag ganz gezielt haben eskalieren lassen, um neue Repressionsmaßnahmen während anderer Proteste durchführen zu können. Im April 2012 begann der erste Prozess zu diesem Ereignis. Angeklagt waren 73 Menschen, darunter auch 6 Polizeigeneräle. Im Januar 2013 wurden 21 Menschen zum Tod durch Erhängen verurteilt. Viele von ihnen waren nicht einmal 20 Jahre alt. Das Gericht veröffentlichte keine Begründung zu den Todesurteilen. Nach dem Urteil kam es zu heftigen Protesten mit 32 Toten und mehreren hundert Verletzten. Auch während des Trauerzuges am 27. Januar mussten mindestens 5 Menschen ihr Leben lassen, darunter ein 18-Jähriger, der seinen Schussverletzungen im Krankenhaus erlag. Am 3. März 2013 wurde der zweite Prozess geführt. Dabei wurden die 21 Todesurteile bestätigt und 24 neue Haftstrafen verhängt, 5 davon lebenslänglich. Unter den 28 Freigesprochenen waren 7 der 9 angeklagten Polizisten. Während der Vorbereitung zur Präsidentenwahl wurde an den Ufern des Nils eine Räumungskampagne von der neuen Regierung umgesetzt, bei der sich die Einwohner massiv gegen die Sicherheitskräfte zur Wehr setzten. Es sollte dort Platz für eine teure Ferienanlage geschaffen werden. Weiter flussaufwärts Richtung Norden in Damietta werden aus Protest gegen die Umweltverschmutzung durch eine sich in ausländisch Besitz befindliche nahegelegene Chemiefabrik Häfen blockiert und Tanker am Einlaufen gehindert. Weiter südwärts in Guena besetzen Einwohner Zugstrecken und drohen damit, die Stromversorgung des Aswan-Damms nach Norden zu unterbrechen. Von den unmittelbaren Staatsangestellten wie den Rekruten der Sicherheitskräfte, die vor 2 Wochen meuterten, bis hin zu Ausgeschlossenen wie den Beduinen von Dabar an der Mittelmeerküste, die kürzlich eine Kernkraftanlage stürmten und einen im Bau befindlichen Reaktor in die Luft gehen ließen, um gegen die illegale Besitznahme ihres Landes zu demonstrieren, machen die Ägypter ihren Anspruch auf ihre Städte, ihre Lebensgrundlage und ihre Zukunft geltend. Ägypten kauft 2 U-Boote von Deutschland, während Demonstranten für die Freilassung der politischen Gefangenen in Ägypten protestieren, für Erhöhung der Mindestlöhne und gegen IWF und Weltbank. Mubarak wird zu lebenslänglich verurteilt. Muslimbrüder und Salafisten bilden die stärksten Parteien im Parlament. Ahmed Shafik, Mubaraks letzter Premierminister, war zuerst von den Präsidentschaftswahlen ausgeschlossen worden, da ehemalige Angehörige des Mubarak-Regimes und der Regierungspartei eigentlich nicht zur Kandidatur berechtigt waren. Die Wahlkommission hatte jedoch seinem Einspruch stattgegeben und er hatte im ersten Wahlgang völlig überraschend fast ein Viertel der Stimmen erhalten, während die ehemaligen Regierungsparteien Mubaraks bei den Parlamentswahlen unter 2% geblieben waren. Seitdem kursieren Gerüchte über massive Wahlfälschung in Ägypten. Mursi erreichte 24,9%, Shafik 24,4%, Hamdin Sabahi, Vorsitzender der linksgerichteten und nasseristischen Partei der Würde, wurde mit 21,1% Dritter und Abdel Munemai Abdul Futu, ehemaliger Muslimbruder, mit 17,8% Vierter. Eine neu gegründete Kampagne, Wir werden sie finden, kündigte an, die Regierung und das Militär für die Aufklärung des Schicksals von über 1000 verschwundenen Menschen verantwortlich zu machen. Seit Beginn des Aufstandes gegen Mubarak seien 1200 namentlich bekannte Menschen spurlos verschwunden. Viele der Verschwundenen hätten sich an den Protesten beteiligt, etliche seien vermutlich dabei festgenommen worden. Für das Verschwinden der anderen gäbe es keine plausible Erklärung. Der Militärrat stärkt seine Machtposition durch eine Änderung der Übergangsverfassung so, dass er das Gesetzgebungs- und Budgetrecht der Volksversammlung übernehmen kann. Des Weiteren billigt er sich ein Vetorecht über den Inhalt einer neuen Verfassung zu. Durch ein Dekret setzt Mursi das Parlament wieder ein, kurz darauf erweitert er seine Machtbefugnisse und verhindert ein Gerichtsverfahren, welches klären sollte, ob die verfassungsgebende Versammlung rechtmäßig zustande gekommen ist. Die Reaktionen sind erneute Großdemonstrationen in Kairo auf dem Tahrirplatz. In einer Volksabstimmung sollte am 29. November über die neue Verfassung abgestimmt werden. Dieser blieben Mitglieder von liberalen, linken und säkularen Parteien fern. Sie kritisieren unter anderem deutlich religiöse Bezüge sowie fehlende Pressefreiheit. In den folgenden Tagen kam es daraufhin zu Demonstrationen und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Verletzten und Todesfällen. Die neue Verfassung wurde mit 63,8% der Stimmen angenommen. Dies ist das erste Mal seit dem Wahlgewinn des Moslembruder Mursi, dass es zu breit getragenen Protesten kommt. Die Proteste richten sich gegen den zwei Tage zuvor veröffentlichten Verfassungsentwurf, der eine weitere islamistische Formierung der Gesellschaft vorantreiben soll. Die Aktivistinnen der Jugendbewegung, die Syndikalisten der zahllosen neu gegründeten Basisgewerkschaften, die Menschenrechtler und Feministinnen und natürlich die Ultras von Al-Ali, die bereits skandieren »No Justice, No Peace«. Präsident Mursi hat mittlerweile alle Macht an sich gerissen. Er entlässt den Generalstaatsanwalt Mahmoud, der ihm bis zuletzt die Stirn geboten hatte. Gleichzeitig erklärte er, keiner seiner Entscheidungen könne vor irgendein Gericht in Frage gestellt werden. Ebenso werde die verfassungsgebende Versammlung ihren Auftrag erfüllen. Niemand habe das Recht, diese aufzulösen. Zuletzt hatte es mehrere juristische Auseinandersetzungen um die Zusammensetzung der verfassungsgebenden Versammlung und die Dominanz der Islamisten darin gegeben. Mit seinen neuen Dekreten kann keiner seiner Anordnungen bis zum Zusammentreten eines neuen Parlaments, das erst noch gewählt werden muss, sowie dem Inkrafttreten einer neuen Verfassung, die ja noch erarbeitet wird, in Frage gestellt werden. Die Arbeiter des Mahalla Textil Company, die in den letzten Monaten zahlreiche Arbeitskämpfe geführt haben und schon unter Mubarak Keimzelle des sozialen Widerstands gewesen sind, schließen sich den Protesten an. Mursi hat mit seinem kaum beachteten Dekret 97 auch Wege geöffnet, die Gewerkschaften besser unter die Kontrolle der Moslembrüder zu bringen. Im Dezember füllen Hunderttausende den Tahrirplatz und die Straßen, die zum Präsidentenpalast führen. Immer wieder sind folgende Parolen zu hören: Freiheit, Freiheit und Revolution bis zum Sieg. Oder auch Freiheit, Brot, nieder mit der Verfassung der Moslembrüder. جنبي مكتوب عليها انتبه شهيد افشخ من فوقي سطحها مصفون بنص الشارع السيارة المرمية وراي سودا بتذكرها زرقا معقول في مايكروويف يزعها ولا تزال السردة ولا أزال أنا معها وقفت على رجلي حاسس بخفة بالجسد شايف أشلاقي قدامي تريني غادرت الجسد وليكو جاري جنبي رايح بالنص كل شقفة منه بمكان من الشارع المشقوق بالنص وجنبه ماتي ساكتة لسه ما لحقتني عم بتنازع قعدتونا طرد يلحقوني بقية سكان الشارع الشام في حي بنفس اللحظة اللي أنا كنت في حي كائن بالشام بليلة بلا ضو غير ضو خافت من الشارع اللي في ناس من الشارع خافت جورة واسعة عم شوفها بس مستغرب كيف ما عم شوف باقي جسمي بلاقي بجسمي الهزاز فايت آخر شي بتذكر لما كنت رايح حد كان مشان جيب دخان شوي خبز بايت موضوع غريب وأنا متسائل في جنبي وحدة ساكتة كانت ساكنة جنبي ناديتها وما عم تسمع طلعت إدنا سالتة قلت بركي سارد طلعت أنا سارد إني عايش بعد دقايق شفت ناس وكتير ناس عم تحمل ناس واللي حاملني خمسة واحد شايل كيس شفاف بقلبه قلب شتان ما بين الواقع واللي شايف قدامه الأشخاص أشلاء وغميت ولهلأ عأساس أنا بكومة فايت طلعت طالع من ناس متجمعة بكومة ناس ولا تزال السردة ولا أزال أنا معها Ganz leise ist in einigen wenigen Nebenberichten zu hören, dass die USA bekräftigen, dass Ägypten weitere 20 F-16-Kampfflieger geliefert bekommen werde. Und in der Presse ist zu lesen, dass Mursi bald in der Bundesrepublik Deutschland empfangen wird. Das Schweigen über seine Tour de Force zur Verabschiedung einer höchst umstrittenen Verfassung war also kein Zufall. Nach einer Ansprache von Mursi, bei der er die Verhängung des Ausnahmezustandes und eine nächtliche Ausgangssperre in den Regionen Suez, Port Said und Ismailia verkündet hatte, intensivieren sich die Kämpfe erneut. Es wird mit Steinen und Molotows gegen die Sicherheitskräfte gekämpft, welche Unmengen an CS und CN verschießen und selber massiv mit Steinen werfen, häufig von Häuserdächern aus. Im Rahmen der Demonstrationen ist aus Ägypten immer mehr von Repressionen gegen die anarchistische und linke Strömung zu hören, sowie gegen den sogenannten Black Bloc Egypt. Auch die häufigen sexuellen Übergriffe und die Stellungnahmen und das erniedrigende Verhalten aus verschiedenen Lagern häufen sich. Unterdessen besuchte Präsident Mohammad Mursi Deutschland am 30.01.2013, wobei es auch hier Ausdruck der Wut in Form von kleinen Kundgebungen gab, unter anderem vor der ägyptischen Botschaft in Berlin. Er wies die Polizei und das mittlerweile wieder dazu berechtigte Militär dazu an, all jene festzunehmen, die unter Verdacht stünden, Verbindungen zum Black Bloc zu haben. Er rief die Bevölkerung dazu auf, Mitglieder des Black Bloc zu denunzieren und bei ihrer Festnahme mitzuwirken. Bei dem Black Bloc handelte es sich um eine terroristische Gruppe, die auf die Zerstörung des ägyptischen Staates abziele. Eine Bekanntschaft schrieb uns zu dem damals verwirrenden sogenannten neuen Phänomen des Black Blocs. Niemand kennt die echte Identität der Menschen aus dem Black Bloc und viele von uns sind auch sehr misstrauisch ihnen gegenüber. Niemand weiß, woher sie ihr Training haben und wie sie sich finanzieren oder woher sie ihre Ressourcen beziehen. Sie verängstigen mehr die normalen Menschen als die Polizei und die Militärs mit ihren Aktionen und schaffen unnötige Probleme. Sie haben nicht wirklich probiert, in den Präsidentenpalast oder die Fernsehstudios zu kommen. Manche von uns glauben, dass sie zu den islamistischen Gruppen gehören und probieren, dass die Leute die Revolution zu hassen anfangen. Aber dies ist nur eine Meinung. In der Gaidao vom März 2013 findet ihr weitere ausführliche Berichte zu diesem Thema. Die Regierung sieht in den Black Bloc-Aktivisten jedenfalls eine massive Bedrohung und erklärt ihn zu einer terroristischen Vereinigung. So forderte der ägyptische Generalstaatsanwalt Talat Abdallah die sofortige Festnahme aller Mitglieder des Black Blocs und der Personen, die mit ihm in Verbindung stünden. So kam es auch Anfang Februar zu einer Massenfestnahme von über 170 Menschen, die angeblich im Black Bloc aktiv waren oder mit ihm in Verbindung standen. Auch in den folgenden Wochen kam es zu weiteren zahlreichen Festnahmen. Die radikalen Islamisten drohen unterdessen den Mitgliedern des Black Blocs mit dem Tod. Es rufen Repräsentanten von Jamal al-Ismailia dazu auf, die Anhänger zu töten. Sie erklären, der Präsident müsse ihnen nur den Befehl geben, denn sie seien von Gott beauftragt worden, solche Leute zu kreuzigen oder ihnen Hände und Füße abzuhacken. In unserem Gespräch mit einem Aktivisten erfuhren wir mehr über die willkürlichen Festnahmen durch die Sicherheitskräfte. Was denkst du, denkt die Gesellschaft über eure Ideen und Pläne? Wir finden ein bisschen Ablehnung in der Gesellschaft. Aber in unseren Publikationen und unseren öffentlichen Treffen probieren wir, unsere Ideen verständlicher zu machen. Natürlich gibt es dabei Probleme mit der sogenannten Autorität. Sie haben 4 von unseren Genossen in Alexandria verhaftet. Kannst du uns sagen, warum sie verhaftet wurden? Mittlerweile sind sie frei. Sie waren 3 Wochen im Gefängnis, ohne Untersuchung oder Gerichtsbeschluss. Sie wurden einfach auf der Straße verhaftet, nur weil die Behörden dies wollten. Sie sind jetzt also frei und auch gesund? Und warum denkst du, wurden sie verhaftet? Ja, sie sind frei und gesund. Und ich denke, der Grund für die Verhaftung ist einfach Hass. Da einer unserer Genossen sehr aktiv in der Arbeiterbewegung war, kannten sie ihn. Und ich denke, sie wollten ihn mit Angst einschüchtern. Also benutzt die Regierung gezielt Angst, um Leute vom Aktivismus abzubringen. Ja, genau das machen sie. Das ist, was der Staat macht. Kannst du uns noch etwas zu den Kindern erzählen, die in den Straßen kämpfen? Ja, diese mutigen Kinder, welche unglücklicherweise in den Auseinandersetzungen mit der Polizei involviert sind, werden, wenn sie festgenommen sind, in das Gefängnis gebracht und gefoltert. Allein letzten Monat waren es um die 1000 Kinder. لما بدك تحكي بالناس الجوعان جوع مرة قاتل إسرائيل لنصدق بدك الجوع في حرامية بتسترزق من الثورة وحرامية عالمعص تنطر دورة ثورة مين ياخي قلي شو الموضوع نضال مع طقم في كذب الموضوع يا ما ناس ماتوا طلعوا بزق من القبور يا ما حول انباعت يقبض حق النطور أصحاب الأرض هن اللي قتلوا النطور ردوا الأرض خلنا قل خوانل بالقبور باعوا لفلسطين عادوا أجروا الجولان بالتمويل الإسرائيلي عمروا لبنان خيروا الحصان أبيض للوليد بن طلال واللي خانوا نبتموز شريكهم بالحلال جيش سعود بالبحرين نفسه ببريتان سلم رقبي للمحتل أعلن القتال نصر الثورة يا بن عمي لما تكون ثورتين ثورة عن النظام لما الحرية يخنقها بعد ثورة علي ناطر نصر لا يسرقها وببيروت الثوار تبع كرتين حولوا المسيرة قصد عراض وتهريج صار الأحد رحلة تصوير وتهييج حكن يا خلاقي نصن تحرية نصن فوق منو سمعانين برومي بيخافوا من الموت مانع اللي بتعني من حدا يتقيد فق طاولة تحت ايد عم بتفاوض تلقى بيب طايلة والعروبة صارت جزمة يتمرجى فيها الكتاب من كتر ما شدوا طقوا عروقن عبغداد حسني مبارك لما نشال لبس بدلة عسكرية حط نجوم دعوة سبهد خوفنا بالسلفية تلفزيون الدولة مثل الدولة حراميها وما كان عنده صفة لا يوصفنا فيها عملاء وميسون صهيونية وجردين مذيعة قول الشهيد قتل الحسين مذيعة قول الشهيد قتل الحسين بدي بطل طافر مرة ودبل ماسي كون انزل كل ليلة عالحمرة فيها مرتي خون واجتمع بمسقفين لنسكر بالقهوة نتناقش كيف الانسان ممكن يعمل سروة او انه كيف بلبنان تعمل مناضل وتكون انت مش بالحزب مع العروبة بسوريا وضد نظام الاسد مع ثورة شعب الحرية وانك مع ابو لهب خايف بكرة يجي كلب يتحكم بالبلد والغول السفارة يفتح ويصير الشهداء اللي ضحوا بس مجرد عدد غاب يا ابن عمي جامعة حكام العرب عايدن هن المسيح هلا عم ينصلب شرب من دم فلسطين كيف بيطالب بالحرية قال انه هن سوار واصحاب القضية وهذا النهب ثورة مصر والثورة الليبية مثله مثل الحكم قبله متربع على عرش الحكم منبق الجرافي على الطقم مفكر حاله موسي طن بالصين الشعبية معروف اللي عنده حكم بده يكتر له حراس وينادي بديمقراطية واديان وتعددية مفكر هذا فيك تشيله بالثورة السلمية واللي هوني بده الثورة بالخليج عينه عورة ناصب خيمة بظهر الشير وبالطائف بيزرع حورة أكد انه هودي بكرة عليهم جاي الدور واللي بالجرم المشهود ما بتفيده شهادة زور واللي عم بيقدم دم تارك اخوي واب وام ما طمع مرة بالجنة وما تخرج من قم بده يسقط النظام ومن الله منصور بده يسقط النظام ومن الله منصور فرح صالح اسرائيل حتى سقط النظام اسرائيل والنظام كل نظام ما بيستسلم الطفار حتى يقبعوا الحكام اسرائيل والنظام كل نظام فرح صالح اسرائيل حتى سقط النظام اسرائيل والنظام كل نظام ما بيستسلم الطفار حتى يبطل في حكام اسرائيل والنظام كل نظام فرح صالح اسرائيل حتى سقط النظام اسرائيل والنظام كل نظام بيستسلم الطفار حتى يقبعوا الحكام اسرائيل والنظام كل نظام فرح صالح اسرائيل حتى سقط النظام اسرائيل والنظام كل نظام بيستسلم الطفار حتى يبطل في حكام اسرائيل والنظام كل نظام خلاص خلاص Das Medienkollektiv Musiren veröffentlicht am 20. Februar ein Video, in dem es einige der wieder freigelassenen Kinder interviewte. Wir haben winzige Auszüge für euch übersetzt. Das komplette Video findet ihr unter musiren.org oder auf deren YouTube-Channel. Wann hattest du am meisten Angst? Als ich in dem gepanzerten Polizeitransporter war. In dem Transporter hatte ich Angst, dass sie mir die Kehle aufschneiden. Sie sagen, sie würden mir die Kehle aufschneiden und mich wegschmeißen. Und niemand könnte mir helfen. Die Kinder waren am Weinen. Nur ich und ein anderer Kerl waren verletzt. Er war viel schlimmer verletzt als ich. Er wurde so sehr geschlagen, dass er nicht sprechen konnte. Und er starb auf der Straße. In dem Transporter waren 5 andere. 2 von denen wurden sexuell missbraucht. Da war ein Christ namens Kirolos. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie ein Kreuz. Sie wollten es nehmen und kaputt machen. Wir erzählten dem Polizisten, dass ein Gefangener gestorben ist. Ein Soldat kam rein und überprüfte dies. Deshalb hielten wir vor einem Krankenhaus. Ich weiß nicht genau welches, aber sie setzten ihn vor dem Krankenhaus ab und fuhren mit uns weg. Jemand bei mir ist gestorben. Sie haben ihn getreten. Sie hatten ihn auf dem Boden und haben ihn getreten. Der Polizist checkte seinen Puls und riss ihn treten mit. Das war alles, was ich sah. Später fand ich raus, dass er starb. Die Inhaftierung von Minderjährigen und Jugendlichen hat sich sehr verbreitet. Zum Beispiel wurden am 27. Januar vor dem Security Directorate in Alexandria 7 Leute inhaftiert. 5 davon waren unter 18. Ihre Anschuldigungen waren erschreckend, als ob sie Teil einer 1000 Mann starken Miliz wären. Amr Imam, Anwalt Hisham Mubarak Law Center. In dieser Welle der Inhaftierungen wurden 200 bis 250 Kinder festgenommen. Mein Name ist Mohammed Ali. Ich bin 15. Mein Name ist Said Taysin Mohammed Ahmad. Ich bin 12. Mein Name ist Khaled Yassin. Ich bin 17. Während man von diesen Taten kaum etwas in den deutschen Medien hört, ist ein anderes Thema zumindest bis in diese Medien vorgedrungen. Es wurden immer mehr Berichte über Mobs bekannt, welche regelrechte Jagden auf Frauen veranstalteten. Aber auch schon während und vor der Revolution wurden diese immer wieder auf das Widerwärtigste diskriminiert. Wer diese Männer sind, weiß man nicht. Es wird vermutet, dass es organisierte Gruppen sind, welche den Willen der Frauen brechen sollen. Auf die Frage an einen Aktivisten, ob er denkt, dass die Regierung hinter diesen Aktivitäten steckt, bekamen wir folgende Antwort. Die Regierung unterstützt dies. Vor 2 Jahren gab es keine Übergriffe in dieser Form auf der Straße. Die Regierung veranstaltet dies. Auch Sally Sony vom UN-Frauenrechtsprogramm sagt, die Art der Belästigung beim Demonstrieren ist anders als die alltägliche Belästigung auf der Straße. Sie ist vulgärer, zielt auf Ehre und Stolz. Es soll den Willen der Frauen brechen. Am 25.01.2013 gab es allein auf dem Tahrirplatz 20 Übergriffe auf Frauen. Trotz aller Einschüchterungsversuche fordern viele Frauen inzwischen ihre Rechte ein. Im Internet findet sich eine Frauenrechtsbewegung unter der Adresse harassmap.org, welche Berichte und Übergriffsorte veröffentlicht und die Demonstrationen und Kampagnen für die Frauenrechte unterstützt. Vertreter der Regierung äußerten sich ebenfalls zu den Übergriffen. So gab Premier Hashim Kandil bekannt, Frauen würden auch deshalb vergewaltigt, weil sie ihre Notdurft im Freien verrichten. Und Sozialministerin Nagua Shalil meinte, wenn sie gegen Sicherheitsbehörden oder die Polizei protestieren, können unsere Polizisten die Demonstranten auch nicht beschützen. Ende Februar, Anfang März kam es immer wieder zu heftigen Protesten, unter anderem im Rahmen der Urteilsverkündung der Fußballprozesse. In Port Said wurde probiert, der Suezkanal zu blockieren. Die Zelte wurden am Tahrirplatz wieder aufgestellt und es kam vermehrt zur Auseinandersetzung an verschiedensten Orten in Ägypten. Von Seiten der Regierung gab es Überlegungen, das Demonstrationsrecht weiter einzuschränken. Es kam auch zu Übergriffen auf den Tahrirplatz, wie zum Beispiel am 28.03., wo um die 100 Personen, teilweise bewaffnet mit Schrotgewehren und Messern, den Tahrirplatz überfielen, frisch gebaute Barrikaden räumten und die Zelte anzündeten. Dabei kam es zu mehreren schwer verletzten Personen. Einen Tag vor dem Angriff gab es einen erneuten Versuch, die Internetleitung zu sabotieren. Eine Marineeinheit nahm 3 Taucher fest, welche probierten, die Kabel im Mittelmeer zu kappen. Auch Medienaktivisten berichteten von schlechten Verbindungen und spekulieren, dass der Angriff auf das Internet die Medienarbeit der öffentlichen und privaten Anstalten sowie Oppositioneller erschweren sollte. Ende April kam es zu weiteren Massenverhaftungen. Dieses Mal waren auch die studentischen Bewegungen Ziel der Behörden. Die Verhaftungen wurden durch Mithilfe im Black Bloc begründet. Weiter wurden politische Gruppen an Universitäten untersagt, wogegen sich die Studenten mit weiteren Protesten zur Wehr setzten. Während in der Türkei Anfang Juni die Proteste intensiver werden, neigt sich in Ägypten die Kampagne der Rebellion dem Ende entgegen. Die Kampagne, welche von Basisaktivisten ins Leben gerufen wurde, wollte bis zum 30. Juni 15 Millionen Unterschriften sammeln, um das Wahlergebnis von Morsi mit 13,2 Millionen zu übertreffen. Im Vorfeld des 30. Juni kommt es zu vermehrten Zusammenstößen und Demonstrationen. Am 29. Juni werden mehrere Büros und Hauptquartiere der Moslembrüder in Brand gesetzt und es kommt zu Großdemonstrationen im ganzen Land. Die Angst vor einem Bürgerkrieg wächst, berichtet ein Aktivist aus Kairo, und Teile der anarchistischen Bewegung in Ägypten erklären sich solidarisch mit den Kämpfen in der Türkei, Brasilien, Bulgarien und Chile. Morsi wird ein 2-Tages-Ultimatum gestellt zur Niederlegung seines Amtes. Nachdem das Ultimatum an Präsident Morsi verstrichen war, gab das Militär dem Staatsoberhaupt Zeit, bis 17 Uhr den Forderungen der Demonstranten nach einem Rücktritt zu erfüllen. Nach Angaben der Zeitung Al-Ahram setzte die Armee Morsi um 19 Uhr formell ab. Der gestürzte Staatschef wurde festgesetzt. Das Militär regelte die Kaserne der republikanischen Armee, in der sich Morsi aufhielt, mit Stacheldraht und Straßensperren ab. In der Nacht nahmen die Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben noch weitere hochrangige Muslimbrüder fest. In den folgenden Tagen kam es immer wieder zu heftigsten Auseinandersetzungen, bei denen die Sicherheitskräfte zum Teil nicht einschritten. Die chaotischen Bilder aus Kairo legitimieren auch alle weiteren repressiven Aktionen des Sicherheitsapparates. Selbst aus Gruppen von anarchistischen Aktivistinnen hat es zum Beispiel Kritik an der Schließung von islamistischen Medien gegeben, weil sich selbiges in Zukunft auch gegen andere missliebige Medien richten könnte. Ebenso wurde die gezielte Tötung von unbewaffneten Islamisten durch die Armee denunziert. Wir sind gespannt, wie es weitergeht und wünschen unseren Genossen und Genossinnen viel Kraft in ihrem Kampf. Wenn ihr euch auf dem Laufenden halten wollt, empfehlen wir euch den Blog uprising.blogspot.de vom Recherchejournal Aufstand, welches nicht nur über Ägypten informiert. Wir bedanken uns weiter bei dem Projekt Cat Talet, welches die Musik für diese Sendung zur Verfügung gestellt hat. Ihr könnt sie unter strongholdsound.bandcamp.com herunterladen. بدأت من الشعب صار الشعب ضد حكام عنده ما في قلب بدل ما يأمن مطالب أمن مطالب الغرب بدل ما يسمعني ساعدن بحقوق النزل سلب كلب بس مش صاحب ساحب ثروات الأرض عرب من دون آخر حرف بالنص حط ألف خلص بكفي انصرف ظلمك انعرف اعترف أعذارك عن أفعالك بأي بنك بتنصرف حلفائك باعوك هب الرعب عاشوا بأزمي مش لأنن بحبوك كرتك خلص ما إلك لازمي بحثوا عن حل بديل التمويل لما صار الثورة يميل بالأخبار تأويل أعذر لإعادة تأهيل العميل في سبيل حماية إسرائيل ألف قتيل النار ما بتنطفى بالفتيل ناتو كيف بده يحفظ السلام ها عمين الكذب فساد بحب اليسار واليمين صار واليمين بدي أوثق مين كتروا الخونة والبيعين الله ينصر الشعب قول أمين بمين بدي أوثق مين كتروا الخونة والبيعين الله ينصر الشعب فل الزعيم حل الطوارئ بس لسه العسكر متواطئ بعد الجرحى على المفارق استغلال وتزوير مبادئ قديش في ايدين على الطبخه معلش ما هي صارت خبصه كله ركض على الثوره لا هي يعمل ثروه شرق اوسط جديد موجود من قبل احتلال البصره الحريه اكاذيب اذا الحكم بتونس بايد النهضه حزب شيوعي اسلامي بليبيا بس سمعت فكرت مزحه طب انا مسلم سني شيعي ماروني مسيحي درزي ماركسي او هقول لك انا برا